Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, 1790, Jena, 6. Jänner, 90. Ich schrieb dir das letzte Mal, dass ich dem Herzog um eine Pension schreiben wolle. Dies ist auch sogleich geschehen und in wenigen Tagen entschieden worden. 200 Taler, wie ich vermutete. Was ich nicht vermutete, war, dass der Herzog selbst fühlen würde, dass dies wenig sei. Den Tag, nachdem ich ihm geschrieben, ging ich nach Weimar, aber ganz in der Stille und ohne jemand anders zu sehen als Lengefels. Er erfuhr's aber und ließ mich holen, sagte mir, dass er gern etwas für mich tun möchte, um mir seine Achtung zu zeigen, aber mit gesenkter Stimme und einem verlegenen Gesicht sagte er, dass 200 Taler alles sei, was er könne. Ich sagte ihm, dass dies alles sei, was ich von ihm haben wolle. Er befragte mich dann um meine Heirat und beträgt sich, seitdem er darum weiß, überaus artig gegen Lottchen. Wir aßen den Tag darauf bei der Stein zu Mittag. Da kam er selbst hin und sagte der Stein, dass er doch das Beste zu unserer Heirat hergebe, das Geld. Er spricht sehr oft davon und man sieht, dass er Anteil daran nimmt. Der Stein, sagte er auch, er freute sich sehr, wenn er etwas für mich tun könnte, aber er sähe voraus, dass ich es ihm nicht danken werde. Ich würde gewiss bei der nächsten Gelegenheit gehen. Darin könnte er's getroffen haben, aber die Gelegenheit muß wenigstens so vorteilhaft sein, dass er selbst mich entschuldigt. Der Koadjutor sagte neulich der Stein auch, dass er mich einmal gewiss in Mainz haben würde. So stehen jetzt die Sachen. Was meine Pension anbetrifft, so werde ich nicht nötig haben, sie mir vorschießen zu lassen. Ich kann, was ich an Geld brauche, durch meine Memoire zwingen. Mit Bertuch stehe ich in gar keiner Geldabhängigkeit. Im Gegenteil, er hat mir noch die berühmte Frau zu bezahlen. Nun bin ich in Erwartung, ob ich es bei der Mutter durchsetze, dass wir uns noch diesen Winter trauen lassen. Die äußerlichen Hindernisse sind gehoben und meine Aussichten werden auf Ostern nicht besser sein als jetzt. Die Post geht sogleich. In meinem nächsten Briefe mehr. Grüße Minna und Dorchen, lebe wohl. Dein S.